On Wednesday nights, I would like to keep Wednesday quite diverse. Ich möchte am Mittwochabend die Botschaft ziemlich unterschiedlich halten. No, the evening. Also der Abend, den Abend. And maybe like once a month have just a worship service. Und vielleicht haben wir einmal pro Monat nur einen Anbetungsgottesdienst und ein Gebet. And next week we have a guest speaker from America. Nächste Woche werden wir einen Gastprediger aus Amerika and haben. He was here last year. He's a tall, blonde guy. I forgot his name. Henry Penix, yeah. Er war letztes Jahr schon da. Er ist groß und blond und er heißt Henry Penix. And so tonight, I'm just going to speak for a few minutes. Ich werde heute nur ein paar Minuten lang and, sprechen. And we'll have a prayer time. Und wir werden dann eine Gebetszeit haben. And we'll do a few more worship songs. Und noch ein paar Anbetungslieder singen. And then we'll kind of dismiss early. Und wir werden heute früh aufhören. It's interesting when I was in Rock Harbor. Es ist interessant, wie ich in Rock Harbor. I noticed that they began the worship by sitting. Da ist mir aufgefallen, dass sie am Anfang beim Anbetungsgottesdienst gesessen sind. Maybe because everybody's tired, like we are. Vielleicht weil alle müde waren, so wie wir es sind. And then they just started standing as they felt like they wanted to stand. Und dann, wenn sie eben stehen wollten, sind sie nacheinander aufgestanden. I know, like Wednesday is right in the middle of the week. Und ich weiß, Mittwoch ist mitten in der Woche. So we try to be sensitive. Und wir versuchen, auf die Leute Rücksicht zu nehmen. So, I just want to share for a few minutes. If you turn to Matthew chapter 9, wenn ihr Matthäus Kapitel 9 aufschlagt, ich möchte nur ein paar Minuten was sagen. A little bit about prayer. Ein bisschen etwas übers Gebet sagen. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I've been thinking a lot about the cross. Ich habe sehr viel über das Kreuz nachgedacht. Especially this nail right there. Und ganz besonders über diesen Nagel dort. The bottom one. Den Nagel da unten. The bottom one went through both of the Lord's heels or feet. Der Nagel da unten hat beide Füße oder beide Fersen des Herrn durchdrungen. I can't even begin to imagine the incredible pain. Ich kann mir überhaupt nicht einmal vorstellen, wie unglaublich dieses Schmerz gewesen sein muss. I had a wart on my foot about 5 years ago. Vor 5 Jahren hatte ich eine Warze auf meinem Fuß. And of course, you know, like I don't do things the way they should be done. Und natürlich mache ich nicht so, wie man es sollte. I just want to cut it out with a razor blade. Und ich wollte das mit einem Rasiermesser entfernen. So I just cut it until it bled. Und ich habe da hineingeschnitten, bis and Blut gekommen ist. Pull these little black roots out. Und ich habe versucht, diese kleinen schwarzen and Wurzeln da zu them. Entfernen. I couldn't get und ich habe sie aber nicht so erwischt. I went to the drugstore and I bought some acid. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe eine Säure gekauft. And I felt like these little black things were like aliens in my foot. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass diese kleinen schwarzen Dinger so wie Aliens waren. They were little black roots. So kleine schwarze Wurzeln. That were going down to the blood and just living off my blood, you know. Die da in von meinem Blut schmarotzen. So I decided I would just drop acid right in where und I had cut it, you know. Beschlossen, da schütte ich einfach ein bisschen Säure drauf, da wo ich hineingeschnitten habe. I can't even tell you how much it hurt. Und mir fehlen die Worte, um euch zu sagen, wie sehr das wehgetan hat. Good thing there was no gun in the house. Es war gut, dass wir kein Gewehr zu Hause haben. I would have just shot my foot right off. Denn ich hätte mir sonst meinen Fuß abgeschossen. And then I went to the doctors. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, I was in so much pain, weil es so weh getan hat. And I could not drive my car. I had a taxi. Und ich konnte nicht mit dem Auto fahren. Ich brauchte ein Taxi. And I was hopping to the taxi on one foot. Und ich bin da mit einem Fuß zum Taxi gegangen. And I laid in the back of the taxi. Und ich habe mich auf die Rückbank gelegt im Taxi. And he said, "Are you all right?" Und er hat gesagt, and geht's Ihnen gut? I am not all right. Und ich habe gesagt, nein, mir geht's überhaupt nicht gut. The pain gut. Was so unbelievable. Die Schmerzen waren so heftig, so that unglaublich. That I cannot even comprehend what it must have been like with this spike going through both. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das war, dass diese Nadel durch beide Füße durchgegangen ist. And then standing on it. Und Jesus musste darauf stehen. Now, in Ephesians chapter 1, verse 18. In Epheser 1, Vers 18. Paul says, I pray that the eyes of your understanding would be enlightened. Das sagt Paulus, ich bete, dass die Augen eures Verstandes erleuchtet werden. That you might comprehend damit ihr erfassen möget the hope of your calling. Die Hoffnung eurer Berufung. And und the riches of the glory. Den Reichtum der Herrlichkeit. I can't read this. It's so packed. Wait a second. The riches. Here we are. Okay. And what are the riches of the glory? Watch this. Of His inheritance in the saints. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. This is going to be the basis for our Calvary Road series coming in next week. Und das wird die Grundlage sein für unsere Serie, die heißt Der Weg zu Golgatha. The most precious thing that we have is our inheritance. Das Kostbarste, was wir besitzen, ist unser Erbe. Our children are our inheritance. Unsere Kinder sind unser Erbe. What belongs to us? Was gehört uns? What we're receiving from our parents? Oder was wir von den Eltern empfangen. Our inheritance. What is unser ours? Erbe. Do you was know uns gehört? The most precious thing to God in all of eternity? Wisst ihr, was für Gott in aller Ewigkeit das Kostbarste ist? Is us. Das sind wir. We are His inheritance. Wir sind sein Erbe. And to look at the cross und auf das Kreuz zu blicken, and try to imagine why Christ would go through this und versuchen sich vorzustellen, warum Christus das durchmachen musste. He went through it because of how much we mean to Him. Er machte das durch, weil wir ihm so viel bedeuten. God wanted a family. Gott wollte eine Familie. God wanted a family. Gott wollte eine Familie. We are more precious than this universe. Wir sind kostbarer als das Universum. Anything he could have created. Als alles, was er erschaffen konnte. That we would choose with our free will to respond to His grace. Und dass wir uns mit unserem freien Willen entscheiden würden, seine Gnade zu empfangen. And by faith want to be with God. Und aus Glauben zusammen mit Gott sein möchten. And to call Him Father und ihn Vater nennen is the most precious thing, the most valuable thing that God possesses. Das ist das Kostbarste, das Allerwertvollste, was Gott besitzt. He treasures us. Für ihn sind wir ein Schatz. So with that, we understand why Christ would endure this cross. Und in diesem Sinne verstehen wir, warum Christus das Kreuz erduldet hat. Now in Matthew chapter 9, in Matthäus Kapitel 9, in verse 36, in Vers 36, and seeing the multitudes, he felt compassion for them, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt, because they were distressed, weil sie erschöpft and downcast, und verschmachtet waren, like sheep without a shepherd. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Then he said to his disciples, dann spricht er zu seinen Jüngern, the harvest is plentiful, die Ernte zwar ist groß, but the workers are few, die Arbeiter aber sind wenige. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Do you know that the Lord of the Harvest? Wisst ihr, der Herr der Ernte? That used to be the name of this church. Unsere Gemeinde hat damals so geheißen. It was the very first name of our church. Ganz am Anfang war das der Name unserer Gemeinde. 21 years ago. Vor 21 Jahren. It was called the Lord of the Harvest. Hieß sie der Herr der Ernte. It's a nice name, isn't it? Ist ein schöner Name, oder? Beseech the Lord of the Harvest to send out workers. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. I looked this up in the Greek, and you tell me what this means. Ich habe das im Griechischen nachgeschlagen und sagt mir, was das heißt. It's not in the repeating mode. Das ist nicht in einer grammatischen Form die Wiederholung ausdrückt. It's just a simple prayer. Sondern einfach ein einfaches Gebet. But it's a command. Aber ein Befehl. And it's in the passive form. Und das ist im Passiv. Which means the action is happening on me. Das bedeutet, dass die Handlung an mir ausgeübt wird. So I'm praying a prayer. Also wenn ich ein Gebet bete, that's a command. Das ein Befehl ist. But the action happens on me. Aber die Handlung erfolgt dann an mir. What could this possibly mean? Was bedeutet das? I'm not a Greek grammar scholar. Ich bin kein griechischer Gelehrter. But I know what a command is and I know what the passive means. Aber ich weiß, was ein Befehl ist und ich weiß, was passiv ist. Could this mean that this prayer, könnte das vielleicht heißen, to God, dass dieses Gebet zu Gott, for workers in the harvest, um Arbeiter in der Ernte, includes me, dass ich da auch dazugehöre? Maybe predominantly me. Vielleicht sogar hauptsächlich mich. Because if you look in the next chapter, denn wenn du das nächste Kapitel anschaust, he sends the ones who prayed this prayer. Er sendet diejenigen, die dieses Gebet sprechen. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. And just turn to John 4 and we'll close. Wir schlagen kurz zu Johannes 4 und dann schließen wir ab. As you know, Ollie and Eddie and Emmy, wie ihr wisst, Ollie und Eddie und Emmy, their mother died last week. Ihre Mutter ist letzte Woche Friday, gestorben. I'm doing the funeral. Und am Freitag werde ich das Begräbnis halten. And Emmy said to me at the hospital, und Emmy hat sie mir im Spital gesagt, when I went there, he said, as we were walking together, als ich dahin gegangen bin, da haben wir zusammen einen Spaziergang gemacht. Also with Eddie. Und auch Eddie war dabei. He said, I spent 1 week with my mother before she died. Und er hat gesagt, ich habe eine Woche mit meiner Mutter verbracht, bevor sie gestorben ist. I read her the scriptures. Ich habe die Schrift vorgelesen. I prayed with her. Ich habe mit ihr gebetet. We prayed that she would receive Christ. Wir haben gebetet, dass sie Christus annimmt. We made sure that she had peace with God before she died. Und wir wollten sicher gehen, dass sie Frieden schließt mit Gott, bevor sie stirbt. And then he looked at me and he said, und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, what about all the other people? Aber was ist mit all den anderen Leuten? What about all the other ones who have no Christian son who can pray with them? Was ist mit all den anderen, die keinen Sohn haben, der Christ ist und der mit ihnen beten kann? What do they do? Was machen die? Yesterday I was invited for breakfast, my wife and I, by someone in our church. Gestern waren meine Frau und ich zum Frühstück eingeladen von jemandem aus unserer Gemeinde. Because I had a question. Weil ich eine Frage hatte. And the question was this. Und die Frage war folgende. I have something burning on my heart and I want to know if it's okay. Ich habe etwas, das in meinem Herzen brennt und ich möchte wissen, ob das in Ordnung ist. I would like to know what you think of me going to hospitals to spend time with people who are dying. Ich möchte wissen, was du denkst darüber, dass ich ins Spital gehe und Zeit mit Menschen verbringe, die sterben werden. What do I think of this? Was denke ich darüber? It's the most unbelievable thing anyone could do. Das ist das Unglaublichste, was jemand machen könnte. The harvest is plentiful, but the workers are few. Die Ernte ist reichlich, aber es gibt nur wenige Arbeiter. And we'll just close with this in John chapter 4. Und wir werden jetzt mit dem in Johannes 4 abschließen. Verse 35. Im Vers 35. Do not say there are yet 4 months and then comes the harvest. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Behold, I say to you, lift up your eyes. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen and auf. Look on the fields. Und schaut die Felder an. That they are white. Denn sie sind schon for harvest. Weiß zur Ernte. We have all of Turkey coming into the EU. Die ganze Türkei hält jetzt Einzug in der EU. How many millions of people are that? Wie viele Millionen Menschen leben someone dort? Someone said 80 million, is that right? Jemand hat gesagt, 80 Millionen. 80 million? Right? It's a lot. What an opportunity to evangelize them. Was für eine Gelegenheit, sie zu evangelisieren. Maybe God is sending them to us. Vielleicht schickt sie uns Gott. If we don't go to the harvest, God brings the harvest to us. Wenn wir nicht zur Ernte gehen, dann kommt die Ernte zu uns. Verse 36. Vers 36. Already, he who reaps is receiving wages. Der da erntet, empfängt Lohn. And is gathering fruit for life eternal. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben. That he who sows and he who reaps may rejoice together. Damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. For in this case the saying is true. Denn hierin ist der Spruch wahr. One sows and another reaps. Ein anderer ist es, der das sät, und ein anderer, der da erntet. I sent you to reap that for which you have not labored. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Others have labored and you have entered into their labor. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. The generation before us. Die Generation vor uns. All the people who have prayed. Alle Menschen, die gebetet haben. All those little secret prayer meetings and old people praying all over the country. Alle diese geheimen Gebetstreffen, wo alte Menschen im ganzen Land gebetet haben. We have entered into their labor. Wir sind in ihre Arbeit eingetreten. And God has a special work for each of us to do. Und Gott hat eine ganz besondere Arbeit für jeden einzelnen von uns, die wir tun sollen. And this labor is the word, it's exhaustive labor, it's tiring. Und diese Arbeit bedeutet erschöpfende, ermüdende Arbeit. But when the harvest is over, aber wenn die Ernte dann vorbei ist, the prize is people. Dann ist der Siegespreis die Menschen. It's people. Die Menschen. And I don't know how to stress enough. Und ich weiß nicht, wie ich das genug betonen soll. People. Die Menschen. One preacher said this. Ein Prediger hat einmal gesagt. Think lost. Denkt an die Verlorenen. Think lost. Think lost people. Denk an die verlorenen Menschen. No, it's like the Titanic has sunk. Wie die Titanic, die untergegangen ist. And we are going with our boats to pick these people up. Und wir kommen mit unseren Rettungsbooten, um diese Leute zu retten. And we want to get as many people in the boat as possible. Wir möchten so viele Menschen ins Boot hineinbringen, wie nur möglich. Before they die. Bevor sie sterben. And some people say, oh, the pastor only wants a lot of people in the boat. Und manche Leute sagen, ja, der Pastor will halt einfach nur viele Leute im Boot sitzen haben. You can haben. Say that all you want. Ihr könnt das ruhig behaupten. But when we stand before Jesus Christ, aber wenn wir dann vor Jesus Christus stehen, and you see the scars in his feet, und wenn ihr die Wundmale in seinen Füßen and sehen how werdet, much people mean to him, und wie viel ihm die Menschen bedeuten, we will think differently on that day. An diesem Tag werden wir anders denken. But we can think differently now. Aber wir können jetzt and schon umdenken. We should begin to think as a church. Wir sollten beginnen, als Gemeinde zu denken. What can we do as a church? Was können wir als Gemeinde tun? What can we change? Was können wir verändern? So that people will come. Damit Menschen kommen. Take out walls? Sollen wir Wände rausreißen? What can we do? That's why I got rid of the pulpit. Was können wir tun? Deswegen habe ich auch die Kanzel weggestellt. I felt so like separate from people. Ich habe mich so getrennt gefühlt von den Leuten. So I don't sit on the stage anymore. Deswegen sitze ich auch nicht mehr auf der Bühne. I don't want new people to think like this is some kind of like who's he? Ich möchte nicht, dass neue Leute denken, wer glaubt er, dass er ist? I'm just like everybody else. I'm ich bin a person. Genauso wie alle anderen, ich bin auch nur ein Mensch. I have feelings. Ich habe Gefühle. And I get hurt at times. Manchmal werde ich gekränkt. And I get exhausted. Manchmal bin ich erschöpft. And I get cranky. Manchmal bin ich ein bisschen ranzig. Ranzig, yeah. And I get reactionary. Und manchmal bin ich times I even yell negativ. At taxi drivers, you know. Manchmal schreie ich sogar Taxifahrer an. And I have to repent, you know. Dann muss ich umkehren. And but it's people. Aber es kommt mir the auf die Menschen an. The harvest is plentiful. Die Ernte ist reichlich. Can we begin to pray on Wednesday nights? Können wir anfangen, am Mittwochabend zu beten? That Lord Jesus, if you came down in person, Herr Jesus, wenn du persönlich hierher kommen würdest, and you were the pastor of this church, und wenn du der Pastor dieser Gemeinde for wärst, a year, ein Jahr lang, what would you do? Was würdest du tun? What would you do? Was würdest du tun? If we had office meetings with you, wenn wir Bürobesprechungen hätten mit dir. If you stood in the pulpit and spoke to us, wenn du an der Kanzel stündest und zu uns reden würdest. Would you just say, you know, stay exactly the same, exactly, don't change anything. Würdest du sagen, bleib genauso wie ihr seid, ändert überhaupt nichts. Just stay just like you are for the next 40 years. Bleibt genauso wie ihr seid die nächsten 40 Jahre. Don't worry about those people. I'll take care of those people. You just stay right here. Macht euch keine Sorgen um diese Leute. Da kümmere ich mich drum. Bleibt einfach nur hier sitzen. What would he say to us? Was würde zu uns sagen? How would he be? Wie wäre Would we be uneasy? Würden wir uns da ein bisschen unwohl fühlen? Would he shake a few things? Würde ein bisschen was erschüttern? Turn over a few tables? Würde ein paar Tische umstoßen? What would he do? Was würde tun? He is the head of our church. Ist das Haupt unserer Gemeinde. Let's begin to pray. Fangen wir an zu beten. That we would be every by September, everything the Lord would want in our church, we would have by at that point. Dass wir bis zum September alles in der Gemeinde so haben, wie der Herr es sich wünscht. Maybe there's worship songs we're not singing. He wants us to sing. Vielleicht möchte dass wir mehr Anbetungsgottesdienste singen. Maybe there's something he wants me to do I'm not doing. Vielleicht will dass ich etwas tue und ich tue es aber noch nicht. Maybe I'm just too busy. Vielleicht bist du einfach nur vielleicht bist du zu beschäftigt doing oder something ich beschäftigt. Someone else can do. Und ich mache etwas, was jemand anderer machen könnte. But they don't even know that God wants them to do it. Aber der andere weiß vielleicht gar nicht, dass Gott will, dass das tut. Let's begin to pray. Beginnen wir zu beten. That God would open the eyes of our church. Dass Gott unserer Gemeinde die Augen öffnet. As wide as he would want them. So weit, wie sie offen haben will. So that we can comprehend. Damit wir begreifen können. Fully. Vollkommen his intention for our church seine Absicht für unsere Gemeinde in Western Europe in Westeuropa this year dieses Jahr and in this decade und in diesem Jahrzehnt more than anything I want to be a historical church mehr als alles andere möchte ich eine Gemeinde sein die Geschichte schreibt a church that made a difference eine Gemeinde die einen Unterschied ausgemacht hat prevailing church eine Gemeinde, die aushält und siegt. Let's pray. Beten wir. Lord Jesus, we thank you tonight. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend. That you are leading our church. Dass du das Haupt unserer Gemeinde bist und sie leitest. Und wenn wir jetzt beten, you guide us. Dann leitest du uns. And you speak to us. Und du sprichst zu uns. And you died for people. Und du bist für die Menschen gestorben. Give us your heart for people. Gib uns deine Herzenseinstellung den Menschen gegenüber. Give us your heart for our church. Gib uns deine Herzenseinstellung für unsere Gemeinde. That we would be everything you would want us to be. Dass wir genauso sind, alles sind, was du uns haben, was wir sein sollen. We pray. Darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.